Ich kann zwar nicht zaubern, doch es geht simsalabim. Mit dem Ring an dein Kinn, Blick Richtung Gewinn. Mir ist egal, was sie tun, wer sie sind. Deine Crew kannst du bringen, ich bin zu Hooligan. Mic check, one, two, ich bin drin. Und sorge dafür, dass diese Huren verbrennen. Ich bang Rapper, ich stücke. Meine Air Maxen am glänzen wie die Klinge, die ich zücke. Fick dein Mutter, ich bin Vernichter. Am Ende der Geschichte bist du platt wie ne Pizza. Zahnlos, planlos, fragst was denn da los. Hani macht Chaos, reiß deine Chabos. Mentali Nahost, Blut kocht, du weißt schon. Hau dir ne Beule, geh schon mal Eis holen. Ambivalent, mach dich kalt, doch bin heiß so. Wie mein scheiß Flow, jebemt die Maiku. Das ist Endstufe, dreh den Sound auf, bis der Block baut. Hani Flow, Baba, bring den Takt in der Zone, hol den Verstärker, Junge. Ich glaub, deine Boxen sind zu überlastet. Endstufe, Endstufe, gib dem Ohne Endstufe. Dreh den Sound auf, bis der Block baut. Hani Flow, Baba, bring den Takt in der Zone, hol den Verstärker, Junge. Ich glaub, deine Boxen sind zu überlastet. Endstufe, Endstufe. Wir überspannen hier den Bogen ohne Pause. Ständig Drogen am Verkaufen. Solange bis wir hausen wie die oberen 10.000. Die Boten sind am Sausen, Geschäfte sind am Laufen. Es passieren so viele Dinge, die verboten sind hier draußen. Top-Genetik, Wurzeln, die stark sind. Klebrige Finger, weil die Knospen verharzt sind. 28p, THC, Wahnsinn. Es läuft wie geschmiert, weil die Kunden im Wahnsinn. Wir sind Kings und der Rest kann mal blasen. Fans fühlen sich verraten, weil nur Pekos am Start sind. Hardcore-Rap, wie in den guten alten Zeiten. Was Beef, bei Streit, fliegen Kugeln ohne Scheiße. Und du kannst nix außer über deinen Rücken reden. Mir egal, ich ficke jeden. Dick Jungs, dick Macheten. Ich fütter dich mit Handgranaten, bevor ich dir die Hand abschlage. Dekorier ich dich mit 20 Narben und lass dich tanzen im Kugelhagel. Schweigen ist Gold, heißt bei mir, es wird zugeschlagen. Yeah, denn der Ficker bangt Huren, ihr Amateure. Ich bin die Endstufe. Das ist Endstufe. Dreh den Sound auf, bis der Block baut. Hani Flow, Baba, bring den Takt in der Zone, hol den Verstärker, Junge. Ich glaub, deine Boxen sind zu überlastet. Endstufe, Endstufe. Gib dem Ohne Endstufe. Dreh den Sound auf, bis der Block baut. Hani Flow, Baba, bring den Takt in der Zone, hol den Verstärker, Junge. Ich glaub, deine Boxen sind zu überlastet. Endstufe, Endstufe. G-Style, Streetlife, Geld wächst im Zelt. In 8 Wochen ist es weedreif. M-Mexican, Ernte. Ab auf die Waage, High-Yield-Karte, Schnapp auf der Straße, die Kundschaft hasst es zu warten. Also wenig schlafen und oft leerer Magen. Nach oben kommen nur die Harten, aber alles undercover wie eine Tonnenübergabe. Haie kommen an die Ware und verteilen an die Fische dann die Brocken für die Marge. Ganz alleine offen bleibt die Frage, wie lange es dauert, bis die Ficker einschocken mit der Klage. Tage, Wochen und die Jahre sind schwer zu ertragen für die Brüder, die in der JVA sind. Kopffix, depressive Phasen, aber Kopf hoch, ihr werdet vermisst hier auf der Straße. Das ist Endstufe, dreh den Sound auf, bis der Block baut. Hani Flow, Baba, bring den Takt in der Zone, hol den Verstärker, Junge. Ich glaub, deine Boxen sind zu überlastet. Endstufe, Endstufe, gib dem Ohne Endstufe. Dreh den Sound auf, bis der Block baut. Hani Flow, Baba, bring den Takt in der Zone, hol den Verstärker, Junge. Ich glaub, deine Boxen sind zu überlastet. Endstufe, Endstufe.